1. Es ist von großer Schönheit und Annehmlichkeit geprägt, wenn Brüder in harmonischer Gemeinschaft zusammenwohnen. 2. Dies Einheit gleich dem Kostbaren All, das auf das Haupt des Hohepriesters Aaron gegossen wird und von dort über seinen Bart bis zum Saum seiner Kleider herabfließt. 3. Sie ist auch vergleichbar mit dem Tau des Hermann, der auf die Berge Zions herbfällt, denn in diesem Ort hat der Herr seinen Siegen verheißen, nämlich Jüdisches Leben.